Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. In einer guten halben Stunde nach dem Hörspiel geben wir Ihnen wie immer zum Ende eines Quartals eine ausführliche Übersicht über die Krimis, die wir für die Frühlingsmonate ausgesucht haben. Aber erst einmal können Sie den Erfinder des Harbold-Krimis, Dashiell Hammett, von einer ungewohnten Seite kennenlernen. Im Unterschied zu seinem abgebrühten Continental Op und dem hartgesottenen Privatermittler Sam Spade ist Paul, die Hauptfigur einer Erzählung von 1923, ein eher schüchterner Typ. Er hat die Action schon hinter sich und eigentlich auch keine mehr zu erwarten. Einmal im Monat allerdings, doch hören Sie selbst. Sir, ich... Heatherwick Paul, Sir. Du lebst noch? Bitte, Sir? Lebst du noch? Ich... ja, Sir. Aha. Sollte der Adressat zwischenzeitlich verstorben sein, so ist der beiliegende Scheck unverzüglich an den staatlichen Gesundheitsdienst zurückzusenden. Aha. Also? Ich lebe noch. Ja, Sir. Kriegsveteran. Ihr solltet euch nicht in Armeehospitälern herumtreiben und dafür auch noch Geld bekommen. Nein, Sir. Unterschreib. $80. Fürs Nichtstun. Ja, Sir. Holiday. Hörspiel von Hubert Wittfeld nach einer Kurzgeschichte von Dashiell Hammett. Regie Norbert Schäffer. Ausatmen. Doktor. Einatmen. Tief einatmen. Doktor. Sir. Oh, ausatmen. Nicht gerade stumm. Sir. Husten. Oh. Ganz und gar nicht stumm. Doktor. Sir, ich... Anziehen. Doktor. Sir, ich würde heute gern nach Dago runterfahren. Warst du diese Woche schon draußen? Nein, Sir. Sir. Oh, gut. Gut. Wie mit Heatherwick Paul die Abwesenheit vom Camp Kearney Army Hospital von 11 Uhr vormittags bis 11 Uhr abends zum Zwecke des Besuches von San Diego gestattet. Hey! Ward Surgeon Dr. Wanderley, 13. August 1920. Hey! Was ist, Pop? Was soll schon sein? Was treibt ihr eigentlich da oben in eurem Wüstenloch? Was schon? Ja, was? Wir langweilen uns ein bisschen. Und? Die husten ein bisschen. Und? Wir versuchen, ein bisschen Schnaps zu kommen. Na und? Und? Stimmt es, dass ihr euch kleine Schmusetiere haltet? Möglich. Gezähnte Hornkröten? Schon möglich. Oh. Ihr organisiert Kämpfe zwischen Klapperschlangen und Gila-Monstern? Möglich. In einem ausrangierten Güterwaggon auf einem Abstellgleis? Und wer gewinnt? Wir Gila-Monster. Immer? Immer. Und die Wetten? 50-50. Immer? Immer. Warum setzen die Jungs auf die Klapperschlangen, wenn die Gila-Monster immer gewinnen? Es gibt genug Dummköpfe. Welcome to Wells Fargo Bank, San Diego Branch, Sir. Was haben wir denn da, Sir? Einen kleinen süßen Scheck, Manila Braun. $80. Kleine süße 80 Bucks, Sir. Heatherwick Paul, Camp Kearney Army Hospital. Sir. Und wie mögen wir es denn heute, Sir? Schön durchwachsen? Wie jeden Monat, Sir? 18er. 8 süße kleine Zehnerchen, Buddy Buddy. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. $80 auf die Hand. Danke. Danken Sie Gott und Wells Fargo, Sir, San Diego Branch. Good luck in T-Town, Sir. Drittes Rennen, Tulip. Sieg, Sir. Sloppy French, Kaffee, Donut, Zigarette, 3 Zigarren. $1.10, Sir. Wie wär's mit dem Rennprogramm? Hier, Sir, bitte. Tulip macht das dritte Rennen. Das ist ein heißer Tipp. Wann fährt der Bus nach Tijuana? 11:45. Tulip wird das dritte Rennen machen. Das ist sicher. Sehen Sie, Sir, Lucky Stiff ist nicht in Form. Prince Charming, Lama Gaul, Peaches, Ripe Apple, keine Konkurrenten. Noch ein Kaffee. Ein todsicherer Tipp. Tulip. Sir. Wie spät? 11:50. Der Tipp kommt von einem, der sich auskennt in T-Town. Was soll man dazu sagen? Ich seh's dir an. Ich rieche es. Gib's super. Hab ich recht? Was du willst. Dieser herrliche Duft. Orangen, Zitronen, Grapefruits. Mager wie ein Strick und den Kopf voller Double-Ups. Ich kenne dich in- und auswendig. Du bist ein Double-Up-Man. Nein. Alle Welt liebt dich. Die Bookies lieben dich. Die Track-Operators lieben dich. Alle Welt liebt dich. Weißt du warum? Du wirst es mir sagen. Ist er nicht köstlich, dieser Duft? Orangen, Zitronen, Grapefruits. California! Du kannst nicht aufhören. Du hast ja dieses System im Kopf. Das treibt dich. Weiter, weiter, immer weiter. Hab ich recht? Möglich. Wir müssen schon hinter National City sein. Herrlich. Ein Duft. Ein Duft. Double Up? Das ist was für Verlierer, Pop. Du setzt $2 auf den Gaul. Du verlierst. Im nächsten Rennen setzt du $4. Du verlierst. Du verdoppelst weiter. 8, 16, $32. Immer weiter. Beim 15. Rennen bist du schon bei $32.768. Hört sich gut an, was? Aber du verlierst. Du hast schon einen Totalverlust von $65.534. Du verdoppelst weiter. Wenn du jetzt gewinnst, kriegst du alle Einsätze zurück. Und hast einen Gewinn von $2. Ich liebe den Duft von Orangen. Das ist Double Up. Hört sich gut an. Orangen, Zitronen, Grapefruits. California! Willst du mal versuchen? Ich rieche nur verbrannten Diesel, heißen Staub und dieses widerliche Erdbeerparfum, Lady. Du denkst falsch, Paul. Wie willst du die $65.536 in $2 Wetten zwischen zwei Rennen an den Schaltern unterbringen, hä? Du brauchst einen Haufen Leute, die dir die Arbeit abnehmen. Das kostet. Und nun kommt es. 10 Rennen weiter und du musst $33.554.432 an die Wettschalter schaffen. Du bist inzwischen General und kommandierst eine ganze Armee von Leuten, die wie verrückt versuchen, Wetten unterzubringen. Das ist Double Up, Pop. Wo hast du rechnen gelernt? Weil ich rechnen kann, werde ich aus dem Bauch. Ich rieche den Gewinner. Und ich sage dir, es ist Tulip im Dritten. Ich sag's dir. Nur um dir eine Freude zu machen. Ehrlich. Step at a time. 5 auf Sieg, 5 auf Platz. Erstes Rennen, Step at a time. 5 Sieg, 5 Platz. $10. Die Tickets. Danke. Buena salida. Una muy buena salida. El pelotón se está formando. Al lado exterior, Yellow Woman está avanzando. Blood Money pierde terreno. No consigue avanzar. ¿Qué diablos pasa con Blood Money? Muy metido Silver Eyes, que ya está espoleado detrás Turk Street. La velocidad es tremenda. Turk Street deja atrás a San Diego. Silver Eyes, Turk Street, Blood Money. Muy descolgado este patatán. Hacia afuera avanza Yellow Woman. La yegua chica con una rápida acción. Detrás San Diego, seguido por Blood Money. El pelotón del medio encabezado por Step at a Time. Hay empujones y caídas. ¡Dios mío! Step at a Time consigue salir de esto. Gana terreno. Comienza una casa dramática. El tuerto avanza a la cabeza. Faltan 200 metros. Y el Loboman, Blood Money, Step at a Time. Adelanta a los dos por el lado exterior. Ahora descolgado, Lux Running Good. Descolgado, Turk Street. Blood Money, favorito invencible. Con una velocidad infernal. Pero Step at a Time adelanta, adelanta, adelanta sin piedad como un tanque Sherman y triunfa por medio largo. Gana, gana, gana Stefan Tatain, el Rosin medio cuerpo de la provincia, seguido por Blood Money y Yellow Woman. ¡Qué carrera! ¡Qué día! ¡Qué vida! ¡Dios mío! ¡Qué maravillosa vida! Señor, ¿sí machen uns arm? Hier die Tickets. $36.35. Oder wollen Sie Pesos, Sir? Mit vielen Höhen. Kein Bedarf. Wo gibt's Whisky? An der Bar unter der Tribüne. Ihr seid ganz schön auf dem Trockenen, was? Kann man so sagen. Hey, Lady! Leave me alone, Mister! Sie haben Ihr Ticket zerrissen. Whisky. Whisky. Danke. Get lost! Get lost, Mister! Oh, Lord, I'm the unluckiest girl in the world. When I bet a horse to place, it wins. Whiskey. Danke. If I bet it to show, it places or wins. Oh, my Lord! Sie haben Ihr Ticket zerrissen, Lady. This is a winning ticket. A what? A winning ticket. It couldn't be. Bovis, $10 im zweiten. Sure it is. Sieg. Okay, Sir. $10, Sieg im zweiten. Südstick, 20. Platz im dritten. 20. Platz im dritten. Corkscrew, supremo. Zero problemo. Muy, muy, muy, muy descolgado, supremo. Detrás, zero problemo. Detrás, Bovis. Gana terreno. Se acerca. Adelanta. Scorched Face. King Business. ¿Qué demonios pasa por el exterior y por el interior? ¿Qué queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Fly Paper, seguido por Supremo. Una velocidad infernal. No, no, no. Sí, sí, sí. King Business. Fly Paper, cero problemo. ¡Qué velocidad, Dios mío! ¡Qué velocidad! Adelanta, cero problema. Adelanta, Bobis. Fly Paper a la cabeza. Bobis, dos largos, tres largos. Faltan 20 metros. ¡No, no! ¡Dios mío, no! ¡Qué velocidad! Fly Paper, Bobis, cero problema. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Es increíble! ¡Increíble! Nichts. Whisky. Kein Glück, Senor? Ja, auch gut. Ahora recorren la recta, ahora la curva. Golden Horseshoe, Tulip. No, no, no, no, no, no. Es Tulip. Peaches, Peaches. De repente Prince Charmer por el interior. Shootstick por el exterior. Peaches. Pero ahora avanza Shootstick a la cabeza. Peach a su lado. Prince Charmer tiembla terriblemente bajo el ático. Detrás Luke Stiff. Muy afuera Ripe Apple. Gana terreno. Y adentro viene Peaches. Viene Peaches. Prince Charmer. Afuera, claro que no viene Tulip. Detrás, adentro, afuera y adelanta. Shootstick y adelantó por el centro. Después corren hacia adentro. Después corren hacia afuera. Aquí vienen. Tulip en la cola. Espuma en la boca. Ahora Pinche llega a la meta. Shootstick. Prince Charmer. Sí, sí, sí, sí. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso. Hier die Tickets. $20.30. Danke. $20 Show im vierten. Stella. $20 Platz im fünften. Cuba. Big knockover, intenta ganar terreno. Black Hat, queda demasiado atrás. Stood in the way, ahora sí que corren. No, Tin, el pelotón se dispera. Who's his kid? Y ahora seguro adelanta, adelanta, Stellar Farewell. Por el interior avanza Big knockover. Pero al otro lado está Black Hat, pero no. Tin, pero sí, Stellar, detrás los números 3, 4, 5. ¡Ay, cómo corre Black Hat! Simplemente corre. Who's his kid? Muy cerca, Big knockover. Detrás pegados, Tin, Farewell, a la cabeza. Who's his kid? Se aproxima en el medio, Big knockover. Y Black Hat y Borskid y Big Knockover. Se acabó, listo, listo. ¡Qué carrera! Se acabó. Tres largos. ¡Qué maravilla! Whisky. Whisky, señor. I played step at a time to place, and it came in first. Lady, a ticket to place collects when the horse comes in first or second. And a show ticket collects when the horse comes in either first, second, or third. El pelotón ya entra en la recta, cerrado, como un banco en festivos. No es posible. No, esto no pasa nunca. Uno tiene que ponerse la cabeza. No, no, no, no, no. Por fin, por fin, por fin. Y ahora llegan, esforzándose por última vez, saliendo del pelotón. Holiday. No, no, no, no, no. No es Holiday. No es Cuba. No es Van Aur. Es Afraid of a Gun. Dios mío. Afraid of a Gun. Corre de maravilla. Largo tras largo. Veterano, veterano, estrella de México, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Largo tras largo, triunfo, triunfo, Afraid of a Gun, le sigue Juan Aur, detrás de Holiday, Cuba, ahí está agotado, sin fuerzas, la última recta, vencido. Cuba aguanta. Alfredo Fagan. Eso es el triunfo. Wir kennen uns doch, Mister, ja? That's it. Oh, shit. Ich glaube kaum. I've been tearing up winning tickets ever since I started coming to racetracks. Doch, doch, Mister. Sie waren mal mit einem Haufen Jungs hier beim Hunderennen. Wohl kaum. Doch, doch, doch, doch. Sie haben $80 verloren und der Kumpel musste die Drinks bezahlen. Yeah, making a gift to the state treasury, Mom. Or to the ticket pickers. Jetzt sind wir auf Hunde. You're better off with Mahjong or a crossword puzzle, Mom. Schon gar nicht, wenn... Warten Sie, Sir, Ihr Wechselgeld. Ihr Whisky. Charlie, ich werde dich richtig behandeln. Du bist bei mir eine Klasse besser dran, als wenn du mit welchen von diesen Schlampen auf der Straße da rumziehst. Hey, hey, das Wechselgeld ist für mich, Honey. Für dich der Whisky, für mich das Wechselgeld. Schenk nach, Charlie. Ich lege dir die Hand aufs Knie. Das ist gut, das gefällt dir, das gefällt jedem. Jedes Mädchen hat seinen Duft. Was hast du gegen Erdbeeren? Möchtest bei der Ernte helfen? Du möchtest. Du hast nichts gegen Erdbeeren. Alle wollen sie bei der Ernte helfen. Für dich das Vergnügen, für mich das Wechselgeld. The change is for me. Time for a change, honey. Ich bin pleite. Die Rennbahn. Tja, verdammtes Glück. Verzieh dich jetzt. Und lass mich in Ruhe meinen Whisky austrinken. Das würde ich ja machen, ja, aber... Wenn ich mit einem Mann was trinke, dann muss ich bei ihm bleiben, bis er geht. Der Boss will es so, so ist das. Eine saubere Abmachung. Ich muss weiter, bis dann. Bis zum nächsten Mal und vergiss es nicht. Du schätzt mich falsch ein. Vollkommen falsch. Du kannst mich um 10 erleichtern, nichts dagegen. Wenn das alles ist, was ich habe, 10 ist sowieso kein Geld. Aber denk nicht, ich lass mich von dir ausnehmen, wenn ich mit einer ganzen Rolle Zehner in T-Town aufkreuze. Denk das nicht. Denk das niemals. Sag es. Er sagt, ich bin ein Double-Up-Man. Wirklich? Ja, wirklich. Und ich? Ja? Ich sag es ihm. Ein Scheiß bist du. Sage ich. Großer Gott, das hast du gesagt. Er merkt es nicht. Er merkt es nicht. Er will es nicht merken. Will es nicht, will es nicht, will es nicht. Hallo. Hallo. Lucien. Danke. Wie läuft's Geschäft? Ziemlich ruhig. Und bei dir? Hm. Nicht so gut. Rennbahn hat mich ausgeplündert. Wir lächeln uns an. Ich sehe dein Gesicht. Mein rotes Haar. Ich sehe deinen Körper. Ich bin nur ein Mädchen. Das Drinks abstaubt. In einer Grenzstadt. Ich überlebe. Fremde Hände haben mich berührt. Gierige Hände. Zu viele. Ich bin verwandelt worden. Du bist schön. Nicht mehr begehrenswert? Nein. Das ist eine dreckige Welt. Es ist eine dreckige Welt. Kein Platz zum Leben. Du wirst es mit diesem Monster treiben. Am anderen Ende der Straße. I'll see you in Cuba. Danke. Tja. Ich will nur losziehen. Ich habe gerade noch das Geld für eine Mahlzeit. Willst du nicht mit mir tanzen, bevor du gehst? Nein. Komm, such den lebendigen Mann. Es ist mir egal, ob du Geld hast oder nicht. Ich könnte dir was leihen. Bis dann. To be true. This is too good to be true. I've been here a week and I can't believe it. Yeah, think of all this. Come on in and get happy. Hey, bist du meine Schwester? Bin wohl joven. Sie ist jung. $2. Nur $2, Senor. Join the army. Bist du meine Mutter? Sie ist schön, nie schön. Nur $2, Senor. Come on in and get happy. Enjoy the Navy. Willst du meinen Vater? Un hombre fuerte, er ist stark. Nur $2, Senor. Try the Air Corps. Come on in and get happy. Willst du meinen Esel? Mi burro. Macht's im Stehen. Nur $2, Senor. Come on in and get happy. Come on in and get happy. Open, open, open all night long. Come on in and get happy. Sieh sie dir an. Diebe. Hilfspolizisten, Hunde. Sieh mich an. 6 Ansichtskarten und immer die Avenida Revolution. Die Avenida Revolution ist nicht Tijuana. Tijuana ist nicht die Avenida Revolution, Senor. Pero, Senor, Sie haben gar nichts geschrieben. Wollen Sie eine leere Karte abschicken? Schreiben Sie was drauf. Kenn ich? Ja. Ich? Und was? Was du willst. Vielleicht, man sagt mir, die Staaten sind jetzt trockengelegt. Auf alle Karten? Warum nicht? Auf alle 6 Karten, man sagt mir, die Staaten sind jetzt trockengelegt? Ja, warum nicht? Aber, Senor! Dann vergiss es! Ah, Americanos locos, verrückte Amerikaner, alle verrückt, verrückt, verrückt, verrückt. Hey, Buddy, gibst du mir Geld für eine Tasse Kaffee? Hey, hey, hey, Mister! Können Sie mir Geld für eine Tasse Kaffee geben? Lady, Lady, hätten Sie Geld für eine Tasse Kaffee? Sir, Sir, Sir, Geld für eine Tasse Kaffee? Gentlemen, Gentlemen, nur für eine Tasse Kaffee. Hey, hey, hey, hey, Buddy, Buddy, gibst du mir Geld für eine Tasse Kaffee? 50-50. Nur eine Tasse Kaffee. Ich hätte noch genau 85 Cent. Nur für eine Tasse Kaffee. 85 Cent. Ich gebe dir 40. Kaffee. 50-50. Um den Nickel machen wir ein Spielchen. Bitte. Kopf oder Zahl? Kopf? Kaffee nur. Zahl. Siehst du, Zahl. Siehst du, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Gewonnen. 50-50, das ist fair, Kumpel. Mister, hätten Sie Geld für eine Tasse Kaffee? Nimm eine Tasse Kaffee. Everybody's going there this year. And there's no Geschäffelt. Ja. Hier sind die Besten von Wells Fargo. Grego Bridge. Haben die Bank groß gemacht. Ja! Wir werden belohnt. Wir sind die Besten von allen. Ja. Jetzt kommt das Vergnügen. Mir nach ins Grand Hotel. I'll see you in Cuba. It's grand. It's grand. Ins U.S. Grand! Wir leisten uns was! Wir leisten uns alles! Wir kommen! Wie gefällt dir Lachen, was? Und ihr Gesicht? Das schönste Gesicht, das du je gesehen hast. Dir gefällt ihr Gesicht, was? Du starrst in das schönste Gesicht. Gefällt dir ihr Gesicht, ne? Heatherwick Paul? Like her looks, buddy. Hey. Like her laughing, buddy. Hey. Gib mir was für 45 Cent. Aber Sir, wir haben feste Preise. Nicht einfach was für 45 Cent. Und ich habe noch 45 Cent, also gib mir was für 45 Cent. Mit Kaffee. Und was? Was für 45 Cent. Egal was? Egal was. Hauptsache es ist essbar. Okay, Sir, wenn Sie meinen. Aber was? Ich meine... Ich will nicht mit dir reden, ich will was essen. Okay, Sir, sofort. Mit Kaffee. Hey, Al! Was kann ich für 45 Cent geben? Mit Kaffee. Irgendwas! Hey! Was ist, Pop? Muss doch schon sein. Was treibt ihr eigentlich da oben in eurem Wüstenloch? Was schon? Ja, was? Wir langweilen uns ein bisschen. Und? Wir husten ein bisschen. Und? Ab und zu fahren wir nach TJ. Und? Nichts. Heatherwick, Paul. Ja, Sir. Doktor. Zurück in Camp Kearney. Pünktlich, pünktlich. Ja, Sir. Gar nicht still. Überhaupt nicht still. Ein bisschen still. Nein, Sir. Was machen die Pferdchen in T-Town? Hab keins gesehen. Sir, ich... Heatherwick Paul, Sir. Du lebst noch? Bitte, Sir? Lebst du noch? Ich... Ja, Sir. Und? Ich hätte meinen Mantel mitnehmen sollen. Holiday. Hörspiel von Hubert Wittfeld nach einer Kurzgeschichte von Dashiell Hammett. Es sprachen Paul, Ulrich Mattes. In weiteren Rollen Heinrich Gieskes, Frank Lennert, Anita Lochner, Sascha X, Eva Gosiewicz, Reinhard von Stolzmann, Walter Renneisen, Uwe Koschel und Helmut Winkelmann. Wildgewordenes Drei-Mann-Tanzorchester Gerhard Kleinert, Peter Hubert, Stefan Schäfer. Ton und Technik Helmut Schick, Ursula Putyra. Regieassistenz Andrea Ghetto, Christoph Müller. Regie Norbert Schäfer. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestfunk aus dem Jahr 1997.